Ich frage keinen Stern, sie können mir alle nicht sagen, was ich erfühl so gern. Ich bin ja auch kein Gärtner, die Sterne stehen zu hoch. Mein Bächlein will ich fragen, ob mich mein Herz belohnt. O Bächlein meiner Liebe, wie bist du heut so stumm? Will ja nur eines wissen, ein Wörtchen und um. Ein Wörtchen um. Heißt das eine Wörtchen, das andere heißet nein. Die beiden Wörtchen schließen die ganze Welt mir ein. Die beiden Wörtchen schließen die ganze Welt.